Hey, da muss ich gerade. Was war das jetzt? Ich habe die Aufnahmen gestartet. Alles klar, okay. Dann sollte ich jetzt starten oder fängt ja, Sekunde, ich sag noch, dass wir heute im Dicken Engel sind und dass du auf dem Kongress für Asylpolitik und Migration warst. Der war am Wochenende von den Piraten in Frankfurt und jetzt ein bisschen davon erzählst. Das ist der Klaus Pietert. So, jetzt kannst du loslegen. Okay, Tag zusammen, Abend und so weiter. Aufgrund einer Planänderung soll ich jetzt ein bisschen was zu dem Kongress zu Migration und Asyl der Piratenpartei, der am Wochenende in Frankfurt am Main stattgefunden hat, erzählen. Ich werde euch mal das Programm, das wir da hatten, kurz posten. Dazu muss ich gerade noch die Seite öffnen. Was beim Wiki ja eher auch manchmal ein hartes Stück Arbeit sein kann. Genau. Also beim Bundespartei, um mal zur Vorgeschichte, beim Bundesparteitag in Bochum. Beim Bundesparteitag in Bochum haben sich ungefähr 30 Leute aus der Piratenpartei getroffen, aus Hamburg, Berlin, Hessen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und darüber geredet, wie man in Zukunft vernünftig und stabile Strukturen aufbaut, um zu Flucht, Asyl, Migration und anderen Themen aus diesem Bereich zu arbeiten. Wir haben das ungefähr anderthalb Stunden lang diskutiert und uns dann darauf geeinigt, dass wir versuchen wollen, um das Thema auch den gesamten Themenbereich innerhalb der Piratenpartei zu vertiefen und selbst auch weiteres Wissen anzueignen, einen Kongress veranstalten wollen. Dieser Kongress hat jetzt nach mehreren Monaten Vorbereitung an diesem Wochenende stattgefunden. Okay. Muss ich mal gerade. Oh. Ja, das Wiki braucht immer etwas. Ja, sorry, das ist ein bisschen doof, weil das jetzt so. Ja, also das ist okay, das war jetzt sehr spontan. Wir haben jetzt das Thema geändert für alle, die sich das irgendwann anhören. Und da habe ich jetzt den Klaus Pietel auch etwas überfallen mit. So, den Link habe ich jetzt bei 20.03.45 gepostet, halt zu dem Plenums-Wiki, zu der Plenums-Wiki-Seite. Also wir haben gestern Morgen das Ganze gestartet mit einer Podiumsdiskussion, also mit einer Keynote von Olli, der von Olli zur Asylpolitik. Der hat die in der Zwischenzeit auch auf seinem Blog veröffentlicht. Er hat nochmal die Entwicklung der Asylpolitik und das Abbau, eben den Abbau de facto des Rechts auf Asyl in der Bundesrepublik nachvollzogen, anhand von Beispielen, wie es nach den Pogrom von Rostock-Lichtenhagen dazu gekommen ist, dass das Asylrecht in der Bundesrepublik de facto nicht mehr existiert. War eine spannende Sache. Dann haben wir eine Podiumsdiskussion gehabt. Leider ist eine der Teilnehmerinnen von der Linkspartei, die hat abgesagt. Gab es eine Podiumsdiskussion Migration und Asyl in Deutschland, Stand und Perspektiven der politischen Auseinandersetzung. Da haben Fabio, Reinhard und Bernd Mesovic von Pro Asyl sehr faktenreich miteinander diskutiert. Es ging halt darum, was man sowohl auf der programmatischen Ebene, was das Pro Asyl da auf der programmatischen Ebene tut, als auch wie sie vor Ort Aktionen starten, wie sie halt Petitionen vorbereiten und so weiter. Also sehr kleinteilig teilweise auch, wie sie einzelne Flüchtlinge in den Unterkünften und den Lagern mit Juristen helfen, wie man das alles in Politik umsetzen kann, war also eine sehr spannende Diskussion. Fabio hat das Ganze reflektiert gegen die Arbeit in den Parlamenten und auch gegen unsere Programmatik als Piratenpartei in den einzelnen Landesverbänden. Seraba Jenny hat das Ganze toll moderiert, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Auch dabei wird es einen Stream geben, wie von allen Veranstaltungen, die wir gemacht haben, gab es im Stream, gibt es dann aber auch noch, ich glaube, morgen auf einer YouTube-Seite, die wir dann auch verbreiten werden und natürlich auch auf unseren einzelnen Blogs Genau. Dann hat Bernd einen Vortrag, die aktuelle bundesweite. Dann haben wir das Programm getauscht, weil Bernd nachmittags noch einen zweiten Termin hatte. Und haben im großen Saal einen Vortrag über die aktuelle politische Debatte von ihm gehört. Gleichzeitig gab es einen sehr interessanten Vortrag von Jasna zur Situation der Flüchtlinge aus dem Syrien-Konflikt in der Türkei. Jasna hat diesen Vortrag in Hessen schon häufiger gehalten. Der wird jetzt auch veröffentlicht. Der wird uns auch die Folien zur Verfügung stellen, damit man das Ganze nachvollziehen kann. Er war halt in den Flüchtlingslagern, so wie Enno Lenzen auch, der übrigens auch da war, und hat sich halt die Situation vor Ort angeschaut, wie es den Menschen dort geht, unter was für Bedingungen sie leben, und hat uns das halt auch sehr eindringlich geschildert. Bernd hat zeitgleich halt sehr auf der politischen Ebene was vorgetragen. Das war auch wieder sehr faktenreich. Sehr interessant, weil er auch Aspekte angedeutet hat, die innerhalb der Diskussion der Piratenpartei, aber auch der anderen Parteien, bisher so noch nicht aufgetaucht sind. No. Welche Aspekte wären das? Was? Welche Aspekte wären das gewesen? Ja, er hat zum Beispiel darüber berichtet, wie diese Refugee-Bewegung sich auf Europa ausgeweitet hat, dass die eben nicht nur in Berlin, also von Würzburg ausgehend, nicht nur in Berlin was machen, sondern in fast allen europäischen Großstädten, was wir mit Wien sehr wohl auf dem Schirm hatten, aber dass es diese Bewegung auch in Brüssel gibt, dass es die in Amsterdam gibt, dass es die in den skandinavischen Ländern gibt, dass dort Menschen sich selbst organisieren, um gegen die jeweiligen Bedingungen vor Ort zu protestieren. Da, wo sie schlimm sind, es gibt sie halt auch in anderen Ländern nicht, wo die Bedingungen besser sind. Das war schon eine Sache, die fanden wir sehr spannend. Genau, also das war halt auch was, das war sehr interessant für die Leute, die da Politik machen in dem Bereich. Davon kriegt man gar nichts mit hier, dass es da woanders ist. Also uns wird das probiert, das gibt es hier, vielleicht in Frankfurt und in Berlin, und ansonsten ist das quasi nur unser Problem. Ja, ähnlich. Also es ist zum Beispiel so, dass, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, in Wien haben Teil dieser Refugee-Bewegung die Votivskirche besetzt, sind dort in den Hungerstreik getreten, haben dort ihren Protest auch öffentlich gemacht und sind auch geräumt worden, haben jetzt andere Protestformen gewählt. Also es ist schon, also gerade in Wien sind sie sehr aktiv, weil dort auch die Bedingungen für Flüchtlinge ähnlich denen der Bundesrepublik sind. Okay. Genau. Dann haben wir, jetzt habe ich gerade durch das Hallo den Faden verloren. Muss mich gerade mal kurz sammeln. Gibt es da auch internationale Verknüpfungen, also mit den Piraten in Österreich zum Beispiel? Einzelne Piraten in Österreich sind daran beteiligt, und auf die Frage, die gerade im Pad hier im Chat gestellt worden ist, ja, das ist eine der Kirchen, die von Neonazis, unter denen noch Identitäre waren. Also die Votivskirche ist während des Hungerstreiks von Neonazis angegriffen worden, um die Leute daraus zu vertreiben. Ist halt sehr schwierig, da immer die neuesten Pressemitteilungen zu kriegen, weil es wie in allen Sachen, wenn Menschen persönlich davon betroffen sind, von solchen Aktionen, dann gehen die da sehr emotional an die Schilderungen solcher Aktionen dran. In der Presse selbst stand außer im Standard gar nichts. War auch sehr spannend. Also in Österreich ist die das, was ich aus den Medien mitkriege, ich lese ja nur auch jeden Tag österreichische Presse, ist aber noch schlimmer als bei uns teilweise. Ja, genau. Ja, die Österreicher haben es gar nicht mit Fremden. Also soweit ich das von früher kenne, wenn man in Österreich war, das ist da relativ ungemütlich. Das kann ich so nicht einschätzen. Es ist aber schon bezeichnend, dass eine Partei wie die FPÖ halt sehr stark da ist. Aber das werden wir dann sicherlich bei unserem Vortrag nächste Woche wenn wir über identitäre Bewegung und so weiter reden, auch nochmal beleuchten, weil die kommt ja aus Österreich, hat da halt in ihren neuen Theorien ihre Wurzeln. Da werden wir sicherlich auch nochmal einen Bezugspunkt dazu herstellen. Nö, die kommen nicht aus Österreich, sondern aus Frankreich. Entschuldigung, aus Frankreich, ja, aber in Österreich sind sie halt durch diesen blauen Enzian auch sehr stark vertreten. Das habe ich jetzt gerade verwechselt. Entschuldigung, Corbinian. Ja, bitte. Ja, also ich bin aus Österreich und bei uns waren gerade Wahlen heute, Bundesland Kärnten, und die Blauen, also die FPÖ dort in Kärnten, haben 25% Stimmen verloren. Cool, Gratulation. Was dieses Bündnis Zukunft für Österreich oder wie diese andere Partei heißen? Ja, genau, das ist BZÖ, die haben 6% Stimmen. Oh wow, und die FPÖ gibt es ja noch? Ja, die haben jetzt 17%. 17? Ja. Ja, also nicht gerade wenig, oder? Ja, aber 25% verloren. Also das ist jetzt ist wieder die soziale Partei mit 33% Stimmenstärkste. Ja, das ist wenig für die FPÖ. 17% ist ja gar nichts. Die hatten ja früher ja über 30. Ja, das war ist schon länger her. Jetzt sind wir bundesweit bei ungefähr 18%. Ja, ungefähr 18%. Aber Kärnten ist eigentlich Stammland von der FPÖ, oder? Genau, also Kärnten war der Jörg Haider, der dort war Landeshauptmann und hat eben dort dementsprechend die FPÖ wieder an sich gezogen und ist dann eben auf die 40% drauf. So, weiter, Klaus. Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Warum hat er sich taub gestellt? Alles sehr, sehr merkwürdig. Ich finde es jedenfalls ganz toll, dass es bei uns inzwischen sowas gibt, dass da auch richtig aktiv gearbeitet wird und an inhaltlichen Sachen und nicht nur daran, dass der Bundesvorstand doof ist oder was auch immer, sondern das ist wirklich völlig, man braucht den Bundesvorstand nicht, um irgendwas zu machen, sondern so ein Kongress, den hat ja keiner besonders unterstützt und der ist trotzdem gelaufen und das finde ich eigentlich großartig. Und jetzt bin ich nur ein bisschen verblüfft, weil der Klaus mir weggebrochen ist. Ja, Corbinian, hast du mitgekriegt, wann er sich taub gestellt hat? Nee, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie man das sieht. Achso, doch, rechts die Symbole. Okay. Ja, keine Ahnung. Entschuldigung, ich hatte gerade ein Telefonat und musste das ganz schnell mal abwürgen. Ja, das hätte ja auch was Wichtiges sein können. Okay. Ja, dann hatten wir einen Antrag von, nicht einen Antrag, sondern einen Beitrag zu, anders als im Vorbereitungspad angekündigt, zu Migration und Bildung von Susanne Czaja, die ist Mitarbeiterin oder Mitglied von Bildungsrevolution, hat ein interessantes Buch darüber geschrieben, über die eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Migration und Bildung und hat halt aus ihren Erfahrungen, die sie während ihrer Arbeit für das Buch, so jetzt habe ich den Faden wieder gesammelt hat. Ich poste euch mal den Link zu ihrer Webseite. Da ging es halt darum, wie Lebenserfahrungen von Migranten, Kindern an der Schule ausgeblendet werden aus dem Diskurs, dass zum Beispiel in den meisten Schulbüchern Migranten überhaupt nicht vorkommen, noch nicht einmal als Namen, geschweige denn als handelnde Personen. In Schulbüchern in Deutschland oder in der Bundesrepublik wird halt bei Mathe davon geredet, dass Karl Milch kauft, 1,5 Liter und davon was verliert und dann und so weiter. Ahmed, Fatima und so kommen in Schulbüchern als handelnde Wesen nicht vor. Wenn ausländische Literatur benutzt wird, dann zu 90% aus dem angloamerikanischen Raum, während Literatur aus den Herkunftsländern von Migranten bei uns gar nicht Teil des Curriculums ist, obwohl sie genauso wertvoll ist. Dann halt auch die Zahlen alleine, dass nur 1,5% 1,5% aller eingeschulten Migrantenkinder fangen ein Studium an. Ja, das ist also ein, ne, 15% fangen ein Studium an und solche Sachen. Alles war cool, hat uns viel gebracht, auch für unsere Arbeit am heutigen Tag, weil wir haben heute Programmanträge geschrieben. Ja, das war der Vortrag von Susanne. Dann haben Rilo und Katten mal die Programme der einzelnen Parteien miteinander verglichen. Das war, das habe ich sogar irgendwas unterschlagen, war interessant, weil so eine Gegenüberstellung, was fordern eigentlich die Parteien CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne und Piraten? Wo gleichen wir uns, wo unterscheiden wir uns, wo sagen die Piraten noch gar nichts zu, wo, was sagt die CDU dazu? War auch mal interessant für die für eine Einschätzung auch der anderen Positionen, wo wir stehen und wo wir uns hinentwickeln können oder wo wir uns vielleicht nicht hinentwickeln wollen. Und wer, wo gibt es die meisten Überschneidungen? Kann man das jetzt schon spontan sagen? Oder sind das die Linken, die Grünen? Keine Ahnung. Gibt es da irgendwie was, wo man das schon sagen könnte? Also in den einzelnen Landesverbänden und so, die wir, wo halt was in den Programmen zu Flucht und Migration steht, haben wir die meisten Überschneidungen zu Grünen und der Linkspartei, was die Forderungen betrifft. Teilweise gehen wir auch viel weiter darüber hinaus, also auch was Beschlüsse angeht, als die Linkspartei und die Grünen. Das wäre ja auch merkwürdig, wenn nicht. Was die Nicht-Positionen angeht, also da, wo wir überhaupt nichts zu sagen, sind halt unsere Überschneidungen auch zur CDU sehr groß. Also die äußern sich einfach zu ganz, ganz vielen Fragen nicht. Die Piraten einfach aus anderen, aus historischen Gründen, weil wir einfach eine super junge Partei sind, ganz klar. Und weil das auch bisher noch nicht im Fokus war, die Arbeit da dran. Aber es war auch da interessant. Diese Folien, ebenso wie die Vorträge, sagte ich ja schon, wird auf dieser Seite heute und im Lauf der nächsten Woche oder morgen und im Lauf der nächsten Woche nochmal veröffentlicht. Das werden wir auch twittern. Ja, dann... Das ist alles heute etwas durcheinander. Toll, dass du, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, weil ich dachte, du sitzt im Zug und kannst nicht kommen. Dann können wir das alles natürlich auch nochmal umschmeißen und das dann so machen wie vorgesehen. Ich bin da ganz flexibel. Aber ich würde dir vorschlagen, wir lassen jetzt erstmal den Klaus zu Ende erzählen und dann mache ich hier die Aufnahme aus und dann machen wir wieder eine neue Aufnahme mit den Identitären. Okay. Okay, dann mache ich da an der Stelle mal weiter. Dann hat Fabio halt so zur Diskussion in Berlin, halt zur parlamentarischen, aber auch gesellschaftlichen Diskussion in Berlin was berichtet. Was ganz interessant ist, weil so Parlamentsarbeit kriegen die meisten von uns ja nur am Rande durch Zeitungsnachrichten mit. Und das war halt so interessant, was sie halt vorhaben, anzustoßen an Diskussionen. Ja, was soll ich sagen? Ich könnte jetzt sagen, danach kam ein super toller Beitrag zur Situation von Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus. Das wäre Eigenlob, der war von mir. Ich poste dazu jetzt mal den Link zu dem PDF. Das habe ich halt schon online gestellt, meinen Vortrag. Ich habe was erzählt, wie es dazu kommt, dass Menschen hier ohne gesicherten Aufenthaltsstatus leben, was die Ursachen dafür sind, was das für Bedingungen sind, unter denen sie leben, was letztendlich alles dazu führt, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, spontan. Genau. Was für Folgen das hat, dass halt die Leute keine Gesundheitsvorsorge betreiben können, nicht angebunden sind in das Gesundheitssystem, weil sie, wenn sie Ärzte oder Krankenhäuser aufsuchen, die ihre Daten an die Sozialämter weitergegeben werden, um die Rechnung zu bezahlen und sie im Zweifelsfall dann abgeschoben werden, nicht im Zweifelsfall immer, dass das eine gesellschaftliche, dass es gesellschaftliche Bedingungen sind, wo sie zum Beispiel, wenn sie, anders als wir, nur ein ganz profanes Beispiel, Menschen, die ohne gesicherten Aufenthaltsstatus in der Bundesrepublik leben, können nicht so wie wir sorgenfrei in der Regel des Abends nach Hause kommen und ihren Feierabend genießen, weil sie gar nicht wissen, wenn sie morgens die Wohnung verlassen, ob sie abends noch eine haben. Sie sind vollkommen der Willkür ihres Vermieters ausgesetzt, weil sie gegen Entscheidungen, die er trifft oder sonst irgendwas überhaupt nicht klagen können. Sie haben keinerlei Möglichkeiten. Sie sind, wenn sie einen Job haben, das haben sie eigentlich alle, ja, ist es so, wenn sie in der Erdbeernte eingesetzt werden, bisher 5 Euro die Stunde an Stundenlohn kriegen und ihr Chef sagt, nee, ich zahle ja morgen noch 4, haben sie keinerlei Möglichkeiten, etwas dagegen zu machen, solange er ihnen den Lohn noch nicht ausgezahlt hat, und selbst dann können sie nur gehen, mehr aber gar nicht. Klagen können sie nicht, sie haben, da sie nicht existieren offiziell, auch keinerlei Möglichkeiten, dagegen juristisch vorzugehen. Also, wie gesagt, ich habe das mal aufgeschrieben, meinen Vortrag. Genau, der letzte Teil, mit dem wir uns beschäftigt haben, der letzte Workshop, war dann ein Bericht aus der Situation im Abschiebegewahrsam. Das hat Cardivan gemacht, die jetzt auch da ist. Genau, dann haben wir noch ein bisschen diskutiert über verschiedenste politische Fragen und heute haben wir dann das gemacht, den ganzen Tag seit 10.30 Uhr bis, also ich bin um 18 Uhr abgehauen, da waren die anderen aber noch dabei, haben wir 2 Anträge fürs Wahlprogramm zusammen diskutiert und geschrieben und diskutiert und geschrieben, die wir jetzt morgen ins Liquid Feedback stellen werden, damit wir da nochmal ein Feedback kriegen, um sie dann gegebenenfalls auch beim Bundesparteitag als Teile Migration und Asyl ins Wahlprogramm zur Abstimmung zu stellen. Okay, so viel zu dem Bericht. Gut, super. Gibt es jetzt noch Fragen von anderen? Jetzt zu Kongress da jetzt konkret, was jetzt am Wochenende war in Frankfurt. Wenn ihr Fragen habt, fragt sie. Sowohl Kerry als auch Klaus können jetzt dazu antworten. Der Wahlprogrammvorschlag, den ihr jetzt da ausgearbeitet habt? Was sind da die Kernpunkte? Das ist ziemlich viel. Also ich habe jetzt hier keine schriftliche Version. Die Pads sind uns, weil wir kein WLAN hatten, konnten wir auch nicht auf Pads zugreifen. Kann ich dir jetzt so alles nicht aufzählen. Es geht halt darum, wir haben ein paar Modulanträge geschrieben also bei Asyl, wie wir als Piratenpartei das Asylrecht entwickeln wollen, wieder hin zu einem Punkt, wo es ein Asylrecht ist und kein Asylverhinderungsrecht und was für Perspektiven wir daraus entwickeln, halt unsere Positionen zu Frontex, zur Drittstaatenregelung und weiteren Regelungen zu Abschiebegewahrsam und Inhaftierung von Asylbewerbern. Also nur mal so ein absurdes Beispiel. Wir setzen, es gibt halt ganz bestimmte Grundrechte. Dazu gehört unter anderem, dass man sich bewegen kann, wie man will innerhalb dieses Landes. Nur Asylbewerber dürfen das nicht. Wenn sie teilweise in einzelnen Bundesländern einen Landkreis verlassen, machen sie sich strafbar. Dass man also für die Wahrnehmung eines Grundrechts sich strafbar macht, ist eine ziemlich absurde Vorstellung für uns als Piraten. Aber das ist ja, nochmal kurz eine Nachfrage, das ist ja eigentlich Landesrecht, oder? Ja, das ist Bundesrecht und die Länder regeln es für sich selber. Also Hessen zum Beispiel hat jetzt die Begrenzung auf die Kreise abgeschafft. Jetzt dürfen sich die Asylbewerber nur noch innerhalb des Bundeslandes bewegen. Die Bundesregierung sagt, für uns gilt das, wir geben das an euch weiter. Basieren tut diese Residenzpflicht aber auf einem Bundesgesetz. Ja, was ich irgendwie nicht so richtig verstanden habe, also wenn jetzt alle Bundesländer die Residenzpflicht aufheben würden, würde das bedeuten, dass alle Flüchtlinge jetzt sich trotzdem nur noch in ihrem Bundesland bewegen dürfen oder könnten die dann überall rumreisen? Nein, die hessischen Flüchtlinge dürfen sich nur in Hessen frei bewegen, weil die hessische Landesregierung die Residenzpflicht bestimmt. Sie ist halt Ausführende dabei. Hat jetzt gesagt, okay, das gilt nicht mehr für Kreise, das gilt jetzt für Hessen. Die können aber nicht dem Land Nordrhein-Westfalen vorschreiben, dass das Land Nordrhein-Westfalen halt Flüchtlingen aus Hessen erlaubt, sich in Nordrhein-Westfalen frei zu bewegen. Ja, das muss halt, dadurch muss dieses Bundesgesetz abgeschafft werden. Also wenn Flüchtlinge sich in einem anderen Bundesland frei bewegen, obwohl sie das nicht dürfen, ist das der Bundesland, in dem sie untergebracht sind, dafür zuständig, sie aufzugreifen, was auch immer. Also die haben die Zuständigkeit. Das bedeutet, im Prinzip könnte ein Bundesland auch sagen, sie können sich frei bewegen und wir machen da nichts. Aber das wäre halt auch nur ein Wegsehen gegenüber den Gegebenheiten. Aber es wäre möglich. Ja, aber es ist keinerlei Rechtssicherheit, was die haben. Das ist natürlich das wirkliche Problem. Naja, in Bayern dürfen die sich ja nicht mehr aus dem Landkreis bewegen. Also wenn man das auf Landesebene aufheben will, dann dürften sie sich zumindest in Bayern bewegen zum Beispiel. Aber eigentlich müsste das Gesetz ja auf Bundesebene komplett einfach, also die Residenzpflicht auf Bundesebene komplett aber abgeschafft werden, oder? Ja, klar, darum wollen wir das ja auch ins Bundestagswahlprogramm reinhaben, dass die Residenzpflicht abgeschafft wird. Gut, ich würde jetzt vorschlagen, wir brechen das jetzt ab, wo Mareike jetzt auch da ist. Ich stoppe die Aufnahme, mache danach gleich wieder eine neue, schreibe das neu wieder oben drüber, was ich vorhin hatte. Und dann fangen wir nochmal an.